Ich hatte viermal, litt ich am Erstickungstod. Das kann sich keiner vorstellen, also als wenn man am Ertrinken ist, wenn man keine Luft bekommt ist, was da im Kopf drin vorgeht, für Gedanken. Da denkt man, das war's jetzt, du stirbst jetzt. Ich habe dann dauerkrank gemacht. Ja, bin zum Arzt gegangen, Hausarzt. Der hat mich viermal, die schreiben mir ja nur eine Woche krank und so weiter. So, jetzt muss ich natürlich zum Betriebsarzt. Ne? Ich muss jetzt auch mal einen Dienstanteil anmelden. Ne? Dann haben die mich zum Betriebsarzt da bestellt. Ne? Und der hat dann gesagt, ja, nach Paragraph 54 des Bundesbeamtengesetzes ist ein Beamter verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, eine verloren gegangene bzw. eingeschränkte Dienstfähigkeit bestmöglich wiederherzustellen. Also ich muss den Arzt aufsuchen. Ja. Ich? Ja, weil das im Beamtengesetz steht. Ja. So. Na, ich mach's mal ein bisschen kürzer. Dann bin ich zum Betriebsarzt und ich habe gesagt, hier, meine Nachbarn, die in der alten neuen Wohnung, die machen Krach. Ich kann nicht mehr, ich leide unter Schlafstörungen, Kreislaufbeschwerden und Konzentrationsschwäche. Stimmt ja auch. Und ich hatte einen verantwortungsvollen Posten, ich wollte, dass da nicht ein Unfall passiert, dass ich hier eine falsche Weiche oder Signal stelle. So, Ja. ne? Und der Betriebsarzt sagte, für mich ist eine psychiatrische Behandlung notwendig. Ich hab das nur mit dem Mobbing, mit dem Krach von den Nachbarn erzählt. Ja. Auf der Arbeit und in der Öffentlichkeit habe ich den gar nicht erzählt, war mir zu blöd. So, um nicht gegen das Beamtengesetz zu verstoßen und somit meine Pensionsansprüche zu gefährden, vereinbarte ich am 23. Oktober 2003 einen Termin beim Psychiater. Ne? So, dem habe ich dann auch alles geschildert. Ich mache mal ein bisschen kürzer. Und vom Arbeitsmobbing habe ich dem nichts erzählt. Ich habe das mit den Nachbarn erzählt und habe das erzählt. Die Öffentlichkeit kennt mich, die grinst mich blöd an und jeder fasst sich an der Nase, wenn er mich sieht. So. Dann hat er ein EEG gemacht. Ne? Wissen wir, Ja. EEG. So, da war nichts gegen, habe ich eingewilligt. Gehirnschäden wurden bei mir nicht festgestellt. Alles top. So, und wegen meiner Schlafstörung, Konzentrationsschwäche hat der mich dann weiter krank geschrieben. Nicht mal der Hausarzt, Ja. sondern der. So, okay. Und das Gespräch mit ihm hat mir nicht gefallen. Da wollte ich noch eine andere Psychiaterin anrufen. Ich sage, der Arzt passt mir nicht, der Psychiater. Es sind Ich hoffe, fast nicht bei alles die Ihnen. gleichen. Ne? Die sagt, ich sage, bei dem bleiben Sie, pfuscht anderen Psychiater nicht ins Handwerk. Naja, dann habe ich dann, der hat mir ja dann hat gesagt, ich schreibe ihm Beruhigungstabletten, Ja. Schlaftabletten auf. Ne? So, das wurde dann auch dann mal erhöht und da habe ich gesundheitliche Beschwerden durch die Tabletten gekriegt. Ne? So, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, all sowas. Ne? Na gut. Hatte ich mich mal bei der Bahn noch mal beraten lassen. Wegen meiner Pensionsansprüche oder wie ich jetzt vorgehen soll. Die haben auch gesagt, und der Psychiater auch, gehen Sie weg aus Ihrem Wohnungsumfeld, gehen Sie in Psychiatrie, dann sind Sie in Krach und alles los, sind Sie in geschlossenen Raum. So, dann bin ich Ende 2012 in eine Psychiatrie gekommen. Ne? Aber in eine offene. Also ich bin da freiwillig hingegangen, ich wusste, mir fehlt nichts, aber um wegen meiner Pension, damit ich nicht ohne, ich habe nicht 30 Jahre umsonst gearbeitet. Und dann, Sie haben ja auch so eine Fälle, ich habe hier eine ganze Liste, was Sie mir an Psychopharmaka, ne? Die Tabletten, da haben Sie immer zu mir gesagt, das sind Schlaftabletten, Beruhigungstabletten, die habe ich auch genommen. Obwohl ich auch nicht den Beipackzettel gesehen habe, Nebenwirkungen. Ne? Man wird da apathisch, ruhig gestellt. So, jetzt kam der Professor an und sagte, ach, wissen Sie was? Ich möchte Ihnen eine Spritze geben. Hallo Peridol. Ne? Da brauchen Sie nicht mehr so viele Tabletten nehmen. Mhm. Ne? So, ich sage, nee, nehme ich nicht. Nehme lieber die Die hat Langzeitwirkung, die Spritze. Ich sage, ja, ich sage, und wenn ich die nicht vertrage, ich nehme die nicht. Ich nehme lieber die Tabletten. Ja, nehmen Sie auch die Spritze. Ich sage, nein, nein, nein. Ne? Überlegen Sie sich das. Dann ging er weg. Dann hat der Oberarzt und eine Krankenschwester auf mich eingeredet. Ach, wenn der Professor sagt, das ist gut für Sie, dann nehmen Sie auch das, die Spritze. Ich sage, nein, will ich nicht. Ich nehme die Tabletten. Die haben da so lange auf mich eingeredet. Ich habe schon gedacht, dass das noch schlimmer ist wie die Tabletten. Ne? Ja, und dann ich denke, naja, also dich hier in eine geschlossene oder was, irgendwas machen. Manchmal die Spritze verabreichen lassen. So, und dann fing das an. Ich habe die Vermutung gehabt, was das für ein Gift ist, Toxid. Ne, kann man nachlesen. Haloperidol. Ne? Das greift das Zentralhirn an. Ne? Ich habe dadurch jahrelang bekommen Parkinson in den Beinen. 2 Jahre intensiv haben meine Beine gezittert. Wie irre. Und jetzt kommt der Hammer. Da steht auch Nebenwirkung von Muskelsystem, Atemsystem. Ich hatte 4-mal litt ich am Erstickungstod. Das kann sich keiner vorstellen, also als wenn man am Ertrinken ist, wenn man keine Luft bekommt, ist, was da im Kopf drin vorgeht. Für Gedanken. Ja, da denkt man, das war's jetzt. Du stirbst jetzt. Ne? Was war denn ungefähr dieses? Da bin ich durch Zittern und so rausgekommen. Dieses Ersticken, wodurch kann das denn? Sie konnten die Lunge nicht mehr richtig bewegen, Brustkorb oder wie war's? Als wenn man erwürgt wird. Als wenn der Hals zugeschnürt ist. So ein Gefühl war das. Mhm. Ich habe durch die Nase und Mund keine Luft bekommen, als wenn man den Hals anerwürgt. Ja. So ein Gefühl ist das. Und wie so ein Krampf im Hals oder hier im Hals. Wie ein Krampf. Ja, man hat ja auch manchmal, hatte ich auch, bevor der, ne, war ein Krampf in der Beine. Das, wenn man da schwimmt und so, kriegt ein Krampf in der Beine, da geht dann auch die Düse. Aber das war noch schlimmer. Ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Zweimal ist das, ich war ja in der offenen, da war ich am Wochenende zu Hause, Wochenendausgang, da ist mir das allein zu Hause balliert, als alleinstehende Person. Ich dachte, ich sterbe. Da habe ich dann meinen ganzen Körper, die Arme und Beine geschüttelt und mich so verrenkt, ne? Dass ich wieder Luft kriege. Und dann, ne, dass ich war schon, ne, man lebt ja nur, ich meine, Tiefseesaucher, die nach Perlenfischer, die können 5 bis 7 Minuten an. Normaler Mensch, wenn der 3 Minuten keine Luft kriegt, der ist dann tot. Das Herz versagt und das Gehirn. Ne? Haben Sie diesen Psychiatrieaufenthalt da drin? Ja, hab ich hier. Hab ich. Psychiatrieaufenthalt ist immer interessant. So. Die Seiten, die können wir mal vorlesen. Mit der Psychiatrie. Erlebnisse in der Psychiatrie. Das aber mit, ich habe da noch was mit Wohnungsanbrüchen zu melden. Die sind regelmäßig in meine Wohnung gegangen. Mhm. Das haben Sie ja auch jetzt, wie aus der Erinnerung, so können Sie das auch erzählen. Das ist dann natürlicher, als ob man das abliest. Das hört man ja, wenn jemand was abliest. Haben Sie in der Psychiatrie noch andere Erlebnisse gehabt? Mit den anderen Giftstoffen? Mir ging das da voll beschissen in der Psychiatrie. Seitdem ich Das war schon schlimm, diese ganze, ich könnte die aufzählen, die ganzen Tabletten, die ich bekommen habe. Mir wurde auch, ich meine, das eine war ja, ne, das war, die haben mich ja auch vertröstet. Die haben mir Blut abgenommen und haben gesagt, sie haben Diabetes 2, ne, Typ 2, also Zucker. Haben gesagt, ja, hier, das ist für den Zucker. Und das ist eine Beruhigungstablette und das sind Schlaftabletten. Ich habe ja da 10 Tabletten oder so, was ich gekriegt. Da hat der Arzt dann gesagt, ne, ich gebe, damit sie nicht so viele Tabletten nehmen, die für den Zucker, das brauchen sie ja, Blutsenker. Und aber damit sie diesen anderen nicht nehmen, dann gebe ich ihnen diese Langzeitspritze, Haloperidol. Ne? Und dadurch habe ich jahrelang in den Beinen mit Langzeitwirkung. Da habe ich jahrelang drunter gelitten. Parkinson in den Beinen. Und ich habe mal einen anderen, wo ich dann aus der Psychiatrie entlassen wurde, musste ich ja wieder zu dem anderen Psychiater. Der hat mir das bestätigt. Das kommt von dem Haloperidol. Und auch das mit den Erstickungsanfällen. Das verträgt nicht jeder. Außerdem hat er mir nicht gesagt, was für eine Dosis. Der hat nur gesagt, diese Dosis, diese Menge ist gut für Sie. Ne? Das wären wohl 50 Milliliter oder Milligramm gewesen sein oder was. Ne? So, und dadurch habe ich ja diese Erstickungsanfälle bekommen. Zweimal zu Hause. Ich meine, wo ich dann in der offenen Psychiatrie war, da konnten mir da andere Patienten helfen, indem sie mir auf die Schulter und so. Ich habe so Zeichen gegeben. Ne? So haben sie mir auf die Schulter geklopft, da kam meine Atmung dann wieder zurück. Ich wäre da fast drauf gegangen. Und dann habe ich das gemeldet, den Ärzten da. Ich sage hier, ich habe Erstickungsanfälle. Ne? Und dann haben sie mich zur Überwachung in eine geschlossene gesteckt. Abteilung. Aber aus dem Grunde, weil in der offenen Abteilung nachts nur eine Krankenschwester ist und so. Und in der geschlossenen, da sind nachts auch mehrere Ärzte und Helfer. Ja? Ich habe mich da ganz ruhig verhalten. Ich denke, in der geschlossenen, da musst du schön da eine Klappe halten. Ich habe mich da fast mit gar keinem unterhalten. Ich habe dann Dings, also erstmal, da habe ich gesagt, hier. Da wollten sie mich da bei zwei Männern in mein Bett daneben stellen. Ich sage, Moment mal, ich bin ein Privatpatient. Ne? Ich schlafe höchstens zu zweit im Zimmer, nicht zu dritt. Einer muss hier raus. Haben sie auch gemacht. Da haben sie einen umquartiert. Ne? Und dann habe ich auch drauf bestanden. Ich sage, ne? Ich sage, ich bin hier nur zur Überwachung wegen meinen Erstickungsanfällen. Ich möchte, dass ich jeden Tag zweimal für 1, 2 Stunden im Park spazieren gehen darf, alleine. Ich sage, ich komme auch wieder. Das wurde mir jedes Mal genehmigt. Aber einmal, ich musste mich da immer bei der Aufsicht melden. Da waren die da gerade beschäftigt, wie sie da einen fixiert haben. Mann, am Bett. Da dachte ich mal, lieber Mann, ne? Ich sage, hier musst du vorsichtig sein. Da bin ich dann nochmal Na, wo sie mit der Fixierung fertig waren, da haben sie mir dann die Tür aufgeschlossen, bin ich spazieren gegangen. Draußen habe ich mir überlegt, ne, mach ja bloß nicht den Lauten. Die können da machen, was sie wollen. Ich will da wieder raus. Dann bin ich dann, wo ich zurückkam vom Spaziergang, zur Aufsicht gegangen. Ich sage, hören Sie mal zu, ich bin jetzt hier 8 oder 10 Tage überwacht. Es ist kein Erstickungsanfall aufgetreten. Ich möchte wieder in eine offene Station. Da haben sie ein bisschen rumtelefoniert und dann durfte ich wieder zurück. Naja, und da hatte anfangs durch diese ganzen Medikamente, ich sollte da immer am Malen und Basteln und dieses was teilnehmen. Ich habe da in meinem Zimmer auf meinem Bett gelegen, Radio gehört und bin spazieren gegangen, weil dieses Malen und Basteln hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann kam ich ja in den Geschlossenen. Aber der Professor hat dann zu mir gesagt: Mensch, Sie müssen ein bisschen aktiv am Leben teilnehmen. Wenn Ihnen das Basteln nicht passt, dann machen Sie irgendwas anderes. So, dann habe ich dann natürlich gemacht, dann habe ich eine Skatgruppe ins Leben gerufen, dann habe ich eine Kegelgruppe ins Leben gerufen und so weiter. Und hier am Computer so ein bisschen durfte ich da rumspielen, das hat mir alles Spaß gemacht. Ja, sagt er, jawohl, jetzt 28 Wochen war ich da. Was Jetzt, waren das denn für andere Tabletten? Jetzt kann man sie entlassen. Ne? Und dann wurde ich entlassen, ne, aber ich war nicht arbeitsfähig. Ne, musste dann wieder zu meinem alten Psychiater. Dann war ich noch ein paar Wochen, Monate da in der Tagesklinik da so. Gab es denn bei diesen Tabletten irgendetwas, was Sie als Vorteil bezeichnen würden? Nicht eine. Nix. So, ich will mal ganz vorlesen. Ich habe dann auch mittelmäßig laut, nicht so laut. Ne? Ich habe bekommen Diazepam. Laut Beipackzettel habe ich jetzt erst recherchiert. Gegen Ängste und Schlafstörungen. Nebenwirkung, da wird man müde voll. So, na gut, das. So, dann habe ich bekommen, haben sie bei mir auch hohen Blutdruck vor festgestellt. Hohen Blutdruck, habe ich Duzitin bekommen. Nebenwirkungen, Albträume, Wahnvorstellungen, Halluzinationen. Hatte ich aber nicht bekommen. Das ist für Zucker, das ist wichtig. Dann habe ich bekommen Haldol. Gegen Schizophrenie und Denk- und Wahrnehmungsstörung. Haben die mir alles, ich sollte sowas alles gehabt haben. Habe ich doch nicht gehabt. Es war doch nur Mobbing. Nur ein bisschen depressiv bin ich durchs Mobbing geworden. Aber keine Wahnvorstellung. Es hat alles stattgefunden. Und Halluzination auch nicht. Das habe ich alles real erlebt. Und mein Gehirn haben sie doch auch untersucht und nichts festgestellt. Ich habe doch ein gesundes Gehirn. Ja. So, Haldol. So, und dann jetzt hier, Haloperidol, das ist das schlimmste Gift, was es in der Psychiatrie gibt. Nebenwirkung, Parkinson und Atembeschwerden. Das steht auf dem Bikeparkzettel drauf. Na gut, dann, das war gegen Zucker. Ja. Dann habe ich Laubel bekommen, das soll gegen Angst und Schlafstörungen helfen. So, ne? Davon wird man müde. Ne? Dann habe ich Leponex bekommen, das soll gegen Schizophrenie helfen. Ich habe doch eine Schizophrenie. Das ist eine gespaltene Persönlichkeit. Wenn sich einer einbildet, er wäre Napoleon oder der Kaiser von China oder die Königin von England, ne? Oder der liebe Gott oder der Teufel oder ne? Das ist Schizophrenie. Wenn er nicht denkt, er wäre ein anderer oder ist ein anderer in ihn eingefahren. So was habe ich doch alles gar nicht. Und da bekomme ich, das wurde mir assistiert, das haben sie alles, diese Krankheit. Sie haben Schizophrenie. Paranoide Vorstellung, Wahnvorstellung, Halluzination. Na, Halluzination, das ist, wenn in der Wüste einer eine Fata Morgana hat oder so, ne? Mhm. Ja. Rispadal habe ich auch bekommen, das ist auch gegen Schizophrenie. Hier, Solian habe ich bekommen, das war alles Tablettenform. Gegen Persönlichkeitsstörung, Verfolgungswahn und Halluzination. Da soll das helfen. Die haben mir aber nicht gesagt, die haben mir nicht die Namen der Präparate, der Medikamente genannt und auch nicht die Beipackzettel gegeben. Ne? Und wo ich dieses Haloperidol, wo ich dadurch Parkinson bekommen habe, habe ich wieder ein Gegenmedikament bekommen. Nicht? Das hieß dann Tiapridex. Ja. So. Ne? Damit der Parkinson wieder weggeht. Ne? So. Ging es weg? Nee, ging nicht weg. Ist es bis heute weggegangen? Ja, ich bin ja da, ich habe das, weiß nicht, wie lange das angenommen. Ja, jetzt ist es weg, jetzt ist es wieder da. Ich war neulich im Krankenhaus, vielleicht haben sie mir da was am letzten Tag ins Essen getan. 2 Jahre lang weg. Ich hatte das insgesamt 2 Jahre ganz intensiv und dann 4 Jahre noch so allmählich. Ja, und seitdem sind jetzt wieder ungefähr 4 Jahre vergangen oder 5. Und wegen einer anderen Geschichte war ich jetzt im Krankenhaus. Da wurde ich übrigens auch gemobbt im Krankenhaus. Ne? Und jetzt ist das wieder aufgetreten mit dem Zittern in den Beinen. Vielleicht haben die mir da am letzten Tag, ich durfte mir da das Essen aussuchen im Krankenhaus, bestellen. Ne? Einen Tag Fisch, den anderen Tag Nudeln oder... Noch was, andere, ne? Tabletten? Ja? Zyprexa gegen Schizophrenie. Schizophrenie ist Dinge sehen, hören, fühlen, die in Wirklichkeit nicht da sind. So ist das im Internet erklärt. und Misstrauen gegen die Umwelt. So, naja. Wie kam das mit dem Handy? Ach so, na jedenfalls, dann habe ich, ich will erst mal sagen, 2004 bin ich dann vorläufig in Ruhestand und 2006 endgültig und seitdem kriege ich mein kleines Ruhegehalt. Davon lebe ich. So. Da hat man Ihnen doch einen Streich mit dem Handy gemacht. Ja, Moment. Jetzt will ich erst mal erzählen. Also von der ersten Wohnung bin ich ja wegen Krach ausgezogen und dann in eine zweite Wohnung. Und zur zweiten Wohnung ist der Nachbar von der ersten Wohnung gefolgt, mich da wieder schlecht, dann ging das mit dem Krach los. Und dann, bevor ich in die Psychiatrie ging, das kam auch noch dazu, da habe ich gemerkt, dass die ewig mitten, ich war ja alleinstehend, ich muss ja mal raus, einkaufen oder irgendwas draußen erledigen. Und wenn ich zurückkam, dann hatten die da Döneken in meiner Wohnung gemacht. Das haben die zigmal gemacht. Ich glaube, die haben da auch versteckte Kameras. Ich hatte damals noch kein Suchgerät und so weiter. Ne? Kann man ja suchen mit Geräten. Sonst findet man die nicht. Da haben die... Eingebrochen auch. Mit dem Nachschlüssel. So, ja, ich habe das gemerkt. Ich hatte da einen Karton mit CDs und DVDs. Der war zugeklebt. Noch vor meinem Umzug. Ne? Hatte ich noch gar nicht benutzt. Mach den dann auf. Ich denke, den hast du auch zugeklebt. Da war der auf. Ich denke, jetzt willst du das erstmal überprüfen. Alles nochmal neu abspielen. Da hatten mir die drauf, das ist technisch möglich, auf die Musik-CDs oder auf diese DVD-Filme Sachen drauf gespielt. Du hast dein Leben vertan, ne? Du bist lebens nichts wert, du bist tot nichts wert, ne? Dann hatten sie mir da was mit Jesus drauf gespielt und Kirchenmusik und die dollsten Sachen haben die mir da drauf gespielt. Die haben die Original-DVDs nicht ausgetauscht oder kurz weggenommen und was drauf gespielt. Ich war ja auch manchmal am Wochenende weg. Waren das bespielbare DVDs oder CDs? Das waren gekaufte. Also mit Spielfilmen? Das waren im Geschäft gekaufte. Die habe ich nicht selber aufgenommen. Mhm. Ne? Das war alles gekauft. Dann habe ich das der Polizei, bei der Versicherung gemeldet. Da sagen sie, ja, das muss ich der Polizei melden. Ne? Aber das möchte ich mal... Ja, ich hab's. So. Auf den CDs war drauf. Du hast dein Leben vertan. Du bist lebend und tot nichts wert. Kirchenmusik und was mit Jesus. So, das möchte ich jetzt nochmal sagen. Dann habe ich immer Fernsehen geguckt und Radiosendungen. So. Übrigens habe ich mal einen im Zug getroffen. Der sagt zum anderen, ich stehe daneben. Peters hat um 30.000 erhöht. Peters, das war der Chef von der Bahngruppe Netz. Der Chef. Warum sagen die das neben mir? Um 30.000 erhöht. Was? Schmiergeld oder was? Irgendwie? Oder Investition in mich? Ja. Hier einige Zitate aus Radio- und Fernsehsendungen. 30. September 2003, Serie Marienhof. Allein ohne Frau. 1. Oktober, ARD-Serie St. Angela. Guckt die ganze Nacht Fernsehen und ist am Tage müde. Und danach habe ich das gehört mit dem, Peters hat um 30.000 erhöht, der Chef. Das haben die sich in der Öffentlichkeit im Zug unterhalten, von Bahnsteig. So, dann am nächste Sendung, 2. Oktober, ARD-Serie Marienhof. Keiner weiß, wer Hatschepsut ist, vielleicht einer aus dem Mittelalter, Reise nach Ägypten zu gewinnen. Also bin ich wohl aus dem Mittelalter, weil ich hier... Wenn wohl der Affe den sie vom Baum holen oder so. Dann 3. Oktober, TV-Talk, jetzt kommt's, jetzt pass auf. Nee, ach nee. Besonders wenn man älter wird, wird man blöd. Das ist noch harmlos. Aber das will ich auch nochmal erwähnen. Im Mietshaus kreuzten fremde Personen aus. Und dann, ich hatte die Schnauze voll. Dann habe ich morgens im Bad genommen, am 5. Oktober, und benutzte anschließend den Föhn. Welcher nicht, anfangs hat er funktioniert. Dann wurde die Stromversorgung durch einen Kurzschluss unterbrochen. Im Treppenhaus hörte ich dann Stimmen von Personen, die aus dem Keller kamen. Dort befand sich nämlich die Hauptsicherung für die ganze Stromversorgung des Hauses. Hm? Was war mit dem Gespräch, das man auf ihr Handy gespielt hat? Da hat man doch ein Gespräch aufgezeichnet. Und das ihnen wieder eingespielt. Ein von ihnen geführtes Telefongespräch auf ihr Handy oder sowas gewesen. Ja. Wie war das? Na, sofort komme ich da drauf. Ich will nochmal zwei Fernsehsendungen. Weil in dem Fernsehen, da wird quasi, mein Alter wird genannt, meine Größe wird genannt. Ne? So. Jetzt wird TV-Sendung von Stefan Raab vom 7. Oktober 2003. Ein Statist betrat die Bühne, sagte, er wäre 45 Jahre alt, also ich war damals 46, und will in Rente gehen. Ich wollte ja auch in Rente gehen. Aus seinen Taschen kramte er dieses und jenes vor. Ich muss ja meine 1999 bei der Polizei auch mal um meine Taschen raus, ne? Verstehen Sie? Das passt wie die Faust aufs Auge. Ne? So, und dann noch ein Kabel. So, Stefan Raab sagte einmal das Priel-Luder und danach Kabelschlinge um den Hals. Ne? Das hat was mit dem Föhn zu tun und mit dem Kurzschluss. Ne? So ist das gemeint. Dann spielt in der Sendung Stefan Raab, wir singen so ein Lied von Howard Carpendale, Tür und Tür an Helle, mit Alice, also wegziehen. Und dann geh doch, auch von dem. Also quasi, ich bin ja auch von der Bahn gegangen. Ne? Tschüss, wollt mich loswerden. So, ja, jetzt kommt noch eine Sendung. Ne? NDR Talkshow, einen Tag später. Ne? Talkgäste unter anderem aus der Politik Renate Künast und Roland Koch unterhielten sich über ein Tier mit Uringestank und schlechten Zähnen. Dieses Tier bezeichneten sie als schwarzes Schaf. Das Tierschutzgesetz wäre zwar berücksichtigt, das Grundgesetz aber nicht. Deshalb wird der Bundesrat ein Beschluss zur Abschaffung von Zirkustieren vorgeschlagen. Des Weiteren wurde erwähnt, dass jemand 1999 auffällig wurde. Ja, war eine Polizeigeschichte. Den man aber nicht aus dem Verkehr gezogen hat. Die haben mich ja nicht rausgeschmissen, ich habe ja weitergearbeitet. Ja. Dann nächste Sendung, da wird gefragt, ein Quiz nach einem 46-jährigen Mann. 1,68 groß, ich war damals 46, bin zwar 1,69, aber die müssen ja ein bisschen abweichen. Ne? Dann haben sie in einer Sendung haben sie erwähnt, Mondarsch, der 6. Kredit. Na, ich hatte schon früher ein paar Kredite im Leben. So, müssen die wohl alles, ne? Wie gesagt, die waren ja auch in meiner Wohnung. Jetzt mit erzählen Sie das mit dem Handy. Mit dem Handy, das ist das Wichtigste. Sie hatten ein Gespräch geführt mit dem Handy. Das hatte dann ein Fremder aufgezeichnet. Und dann ihn irgendwie wieder aufgespielt, so ähnlich hatten sie das. Das mache ich gleich. ich muss das jetzt noch erzählen, die waren ja innerhalb meiner zweiten Wohnung immer mit dem Nachschlüssel dran und haben ja meine DVDs bespielt und so eine Scheiße da im Fernsehen. Die haben dann, und dann kam ich ja in eine Psychiatrie, und wo ich dann wieder kam aus der Psychiatrie, da haben die das jahrelang gemacht, wenn ich einkaufen war, in meiner Wohnung. Die haben in meiner Wohnung Toilettendeckel losgeschraubt, die Heizung immer das Wasser rausgedreht, damit kaltes Wasser ist, damit die Therme nicht anspringt. Mein Stubentisch, da haben sie die Platte von, dass die runtergefallen war und so weiter. Das war der Hammer, da wollte ich schon die Polizei rufen. Da haben sie einen Hängeschrank, Küchenhängeschrank, vom Haken gehängt. Der hing nur noch auf einen Haken, konnte aber nicht kippen, weil er mit der Schräge gegen die Wand war. Das haben die alles gemacht. Noch mehrere Sachen. Meine Schlafzimmertür unten aus, Schranktür ausging, all so eine Sachen. Und die ganze Nachbarschaft, wo ich da rumging, die haben alle über mich gelacht. Und zum Schluss, wo ich dann ausgezogen bin, da hat der eine noch gesagt, der hat die Schnauze voll. Weltfremde Leute. Also die wussten alle Bescheid in der Nachbarschaft, was die mit mir machen. Dass die ständig in meiner Wohnung waren. Ne? Also die haben nicht nur Krach gemacht, sondern waren ständig in meiner Wohnung. Das ist ja wohl eine das sind ja wohl Straftaten. Ne? Und das können, ne? Das war so ein primitives. Und wo ich dann ausgezogen bin, da war, wurde das Schloss ausgewechselt. Der mir die Wohnung abgenommen hat. Das macht man nicht bei jedem Auszug. Ne? Und der Vermieter, das war der allerletzte. Ich habe mich da über Sachen, außer weil ich keine Beweise hatte, dass er in meiner Wohnung war. Ne? Weil mir das damals, das möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, wo ich damals die Versicherung Polizei, da gehe ich zur Polizei, zum Polizeirevier, zum Präsidium. Nicht? Die bearbeiten da alles in Hannover, das Präsidium. Da sagt er zu mir, rufen Sie die 110 an, obwohl ich den Einbruch melden wollte. Obwohl sie mir da auf die DVDs und CDs und so gespielt hatten. Ne? Dann kam, habe ich die 110 angerufen. Ein paar Stunden später kam da ein Mann und eine Frau, ein Zivil, und sagen, sie sind von der Kripo. Ich sage, ja, das kann ja jeder sagen. Da hat die Frau mir eine Visitenkarte gegeben, da stand drauf, Kommissarin Gerland. Ne? Dann haben sie sich alles angeguckt, ja, hier ist kein Einbruch festzustellen so. Wie sollen denn die Täter reingekommen sein? Ich sage, ja, bestimmt mit dem Nachschlüssel. Ja, und dann hat irgendwer Vermieter oder noch einen Schlüssel oder die Nachbarn oder so. Ne? Aber ich sage, ich kann ja keinen Namen nennen, sonst kriege ich noch eine falsche Verdächtigung an den Hals. Ich sage, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Die Versicherung hat den Schaden nicht reguliert. Und dann sollte ich sage, wie heißen Sie denn überhaupt? Sie geben mir hier eine Visitenkarte mit Frau Kommissarin Gerland. Und dann sagen die, der Mann heißt Ernesti und die Frau irgendwie anders. Ne? Und ich soll da anrufen und die Nummer anrufen und mich erkundigen, dass die bei der Kripo arbeiten. Da habe ich am nächsten Tag angerufen, da ist nicht die Frau Gerlind da dran, sondern ein Herr Schneider. Der sagt, die sind Mitarbeiter, ich nannte die Namen, das sind Mitarbeiter von der Kripo. Ich glaube nämlich, das war nämlich gar keine Kripo, das waren Zivilisten. Oder was weiß ich? Jetzt erzählen Sie das mit dem Handy zum Schluss noch. Das Handy, das aufgenommene Handytelefonat, wie war das? Na, jedenfalls, ich hatte die Schnauze voll, bin in eine nächste Wohnung. Ne? Ich bin auch noch nach Süddeutschland gefahren und eine Wohnung gesucht. So, jetzt hatte ich die nächste Wohnung. Ne? Ich habe mir da eine Wohnung gesucht. Ich habe nur Absagen gekriegt. Und dann habe ich plötzlich eine Zusage zu einer Besichtigung bekommen. Ne? Von der Baugenossenschaft. Sie sagten aber, da wohnt noch ein Mieter drin. Ne? Der zieht dann und dann aus. Also Sie können sich die Wohnung schon angucken. Dann haben sie mir von dem Mieter und dem Hausmeister die Handynummer gegeben. Dann bin ich da hingefahren zur Besichtigung. Da ist der Mieter gar nicht da. Bin ich zum Hausmeister gegangen und hab dem Hausmeister nochmal meine Handynummer und E-Mail-Adresse mitgeteilt. Ne? Und dann habe ich den Mieter nochmal angerufen. Ich habe ja die Wohnung nicht gesehen. Einen neuen Termin. So, und jetzt kommt's. Also ich komme da hin, 16 Uhr sollte ich da sein, hinten Shuttle drin, er kommt 16.30 Uhr, habe ich da eine halbe Stunde gewartet. Jetzt kommt er. Dann sage ich, ich bin Herr Sowieso. Und er stellte sich als Herr Vollertum vor. Das war vorm Haus. Diese beiden Worte, guten Tag. Dann sind wir in die Wohnung reingegangen. Und haben uns unterhalten. Ich fragte gleich, ist das hier der Stromzähler? Und wo ist der Gaszähler? Und die ganze Wohnung angeguckt. Jetzt kommt's. Dann war in der Wohnung diese... Ich möchte behaupten, das war der sogar derselbe seltene Teppichboden wie bei meiner Nachbarin aus der vorherigen Wohnung. Ne? So, und dann haben wir gefragt, ich sage, kann ich die Gardinen übernehmen oder der Herd ist ja nicht besonders, aber ich nehme den erstmal, aber ich zahle da nicht viel für. Das war alles auf dem Gespräch drauf und so. Ich sage, wo kann man hier eine Waschmaschine? Ich sage, hier ist kein Waschmaschinenanschluss und so weiter. Das war alles auf dem Gespräch. Ich sage, ich überlege mir das, fahre nach Hause, rufe dich an, ob ich die Wohnung nehme. Komme nach Hause und jetzt kommt, ne? Mailbox-Nachricht. Dann ist auf meiner Mailbox, ich denke, was, da spricht ja keiner, ne? Obszöne Geräusche, 3 Minuten. Ich wollte schon gleich löschen. Ich denke, jetzt hörst du es zu Ende. 3 Minuten. Und dann kam die Begrüßung vor meinem Haus, also vor der neuen Wohnung. Mein Name, dann von dem Mieter, Vollertum und das Gespräch, was wir in seiner Wohnung, die er noch bewohnte, die ich haben wollte, geführt hatten. Und daraufhin habe ich dann Detektiv eingeschaltet. Ich sage, können Sie das Handy untersuchen? Ich möchte das nachverfolgen, wer das da drauf gesprochen hat auf der Mailbox. Ich sage, so eine Schweinerei lasse ich mir nicht bedienen. Und der sagt, ja, das ist eine Bedrohung. Erstmal die obszönen Geräusche müssen Sie nicht zweitrangig, aber dass man in der Wohnung ihr Gespräch aufgezeigt, das ist eine Straftat. Sagt er, und eine Bedrohung außerdem. Ermittelt für mich. Ne? Dann habe ich so, was es kostet. Ich sage, gut, wir machen Vertrag. Ne? Beratung, was weiß ich, 300, Untersuchung des Handys 800. Und wenn er einmal, ich habe ihm auch meine ehemaligen Nachbarn als Verdächtige genannt. Ich sage, ermitteln Sie mal da bei den Nachbarn auch irgendwie. Ne? Habe mir da ein Limit gesetzt, 3000 Euro. Ne? Wenn er es nicht schafft, dann habe ich ja. Aber ich sage, das mit dem Handy ist wichtig, dass wir es rauskriegen. Ne? So. Dann war ich zu Hause, wo ich jetzt wohne, wo ich dem Detektiv das Handy dann übergeben hatte, zur Untersuchung. Ne? Der hat sogar noch die PIN und PUK von mir verlangt. Ne? Das gibt man ja eigentlich nicht her, sagt er, ja, braucht er für die Untersuchung. So, ich sage, naja, dann untersuch mal. Dann sitze ich zu Hause in meiner Wohnung, höre aus dem Küchenfenster, geht ein Mann auf dem Bürgersteig vorbei und ruft laut, Computerstimme gelöscht. Nur da meinte er wohl, dass meine Mailbox gelöscht ist. 100%. So, dann der Detektiv. Ich rufe den Detektiv nach ein paar Tagen an. Ich sage mal, schon fertig die Untersuchung des Handys. Er ist jetzt im Süddeutschen. Ne? Da war ich auch. Ein paar Tage später, ich sage, und wie weit sind Sie mit meinen Ermittlungen? Ja, er ist jetzt im Französischen. Ich sage, oh ja, und das Handy liegt noch im Labor zur Untersuchung, vielleicht ist es untersucht, er kann sich da im Moment nicht drum kümmern. Und das hat 2-3 Wochen gedauert. Und dann kriege ich natürlich eine Negativmeldung, ist nichts drauf auf dem Handy, beziehungsweise gelöscht worden. Da fragt er mich noch, ob ich das gelöscht hätte. Und jemand hätte da 10-mal die PIN eingegeben. Ich sage, ich gebe da nicht 10-mal die PIN ein. Ich sage, ich habe das nicht gelöscht, sonst hätte ich sie gar nicht beauftragt. Ich sage, ja, da haben sie das Geld, ne? Und dann hat er auch gesagt, hat er ihn bei meinen früheren Nachbarn ermittelt. Die haben alle geschwiegen. Mein Name ist Hase. Angeblich kannten die mich nicht. Oder die kannten sich nicht untereinander, ne? Dass ich da gewohnt habe. Dann hat wahrscheinlich jemand über ihr eingeschaltetes Handy ihren Besuch bei dieser Wohnung abgelauscht. Ja, ja. Und außerdem, wo ich dann in seiner Wohnung war, da kriegte der Mieter, da klingelt es bei ihm, sagt er, hat eine SMS. Ne? Wahrscheinlich jetzt eine Aktion abbrechen. Oder es kann auch sein, da war ein Abstellraum, Da behauptet, ich sage, ich will mal den Abstellraum besichtigen. Da hat er keinen Schlüssel für, den hat er verloren. Da kann auch nebenan einer drin gestanden haben und alles aufgezeichnet aber haben. Aber man wusste, man, kann auch sein. Man hätte vorher wissen müssen, welche Wohnung sie da besuchen, oder? Wie sollte man vorher wissen, welche Wohnung sie begutachten, sich ansehen? Sie waren auf Wohnungssuche. Ja. Und sie hatten diese Wohnung wie gefunden? Zeitung? Im Internet. Bau Sie Holzminden. Bau- und Siedlungsgesellschaft Holzminden. Da haben Sie angerufen? Termin gemacht. Da habe ich, telefonisch angerufen. Und dann gewartet. Und dann habe ich die, der hat mir gleich gesagt, ja, der sucht einen Nachmieter. Machen Sie das mit dem Mieter klar. Hat er mir die Nummer vom Mieter gegeben und vom Hausmeister. Aber überlegen Sie mal, wenn man Ihnen das auf Ihr Handy spielt, dann müssten Sie aber eigentlich an der Akustik hören, ob das mit Ihrem Handy aufgezeichnet worden ist, schon wegen der Geräusche, wenn man das Handy hat, man ja irgendwo in der Tasche, oder hier, das würde man sofort hören, oder ob es ein Mikrofon irgendwo im Raum gewesen ist. Das müsste man an der Akustik normalerweise gehört haben. Können Sie sich daran erinnern? Waren da Geräusche drin dann? Also erstmal waren die obszön, das Vorspiel dran. Aber ja. Diese Aufnahme von und diesem... Die Aufnahme von dem Gespräch... Waren da Geräusche drin? Ein bisschen Rauschen. So, ich meine also, nicht rauschen, ich meine, dass sich jemand bewegt. Wenn, Beispiel, wenn ich jetzt einmal sowas mache, ne, dann hört man das natürlich ganz laut auf dem Mikrofon. Jedes Berühren hört man sofort. Ja, das kann ich schon sagen. Denn daran würde man an der Akustik sofort erkennen können, ob es nämlich das Mikrofon Ihres Handys gewesen ist, was das aufgezeichnet hat, oder ob es ein Mikrofon gewesen ist. Nee, mein Handy war ja ausgeschaltet. Das war ja in der Tasche. Aber man kann... Angeblich kann man auch mit dem ist mir gesagt worden, vielleicht auch mit dem ausgeschalteten Handy. Jetzt passen Sie mal auf. Die waren doch ewig in meiner Wohnung mit einem Nachschlüssel, schon in der zweiten Wohnung. Und ich hatte damals zwei Handys. Und eins habe ich immer, wenn ich rausgegangen bin, eins in die Tasche gesteckt und eins habe ich in meiner Wohnung liegen lassen. Ne? Außerdem, die haben meine ganzen Akten, Papiere, alles. Ich kriege überall Schwierigkeiten mit meinen die ganzen Vertragspartner verarschen mich seitdem im Schriftverkehr. Die haben meine Aktenschränke, alles. Die haben auch meine, ich hatte da auf den Handys, da hatte ich vorher schon mal. Das war keine SMS, also immer Download Data to PC. Download Data to PC. Na gut, das soll wohl bei Samsung, bei dem Modell vielleicht so sein. Dann haben die mir da drauf gespielt, ich habe mal einen Nebenjob gesucht, so einen 400-Euro-Job. Ne? Da haben die mir und eine Absage bekommen. Und später, dann sollte ich dann, ein halbes Jahr später, rief die mich nochmal an, ob ich den Job jetzt nehmen will. So hat sich das überlegt. Oder einer hat da hingeschmissen. Ne? Und da habe ich dann, bin ich dahin, das war so ein scheiß Arbeitsvertrag, den habe ich nicht unterschrieben. Ne? Also wenn ich meine Arbeit nicht schaffe, Überstunden, unbezahlte Überstunden und wenn der Auftraggeber nicht zufrieden ist, soll ich da bis zu 25.000 Mark Strafe von meiner Tasche zahlen an die Firma, ne? An diese Subfirma, habe ich abgelehnt. Und ein paar Tage später, da kriege ich auf mein Handy, da, auf dem Display steht, Mascha, wollen wir das Objekt machen? Aber nicht, sonst steht auf dem Display, wenn Sie das Handy einschalten, Sie haben eine Nachricht oder eine SMS empfangen. Dann müssen Sie das SMS-Programm anklicken, um die Nachricht zu lesen. Das stand auf dem Display. Mhm. Und ein paar Tage später stand dann genau das, und ich weiß, dass das, ich habe das, das ist technisch möglich. Da gibt es spezielle Firmen, da zahlt man so und so viel, die machen das. Ne? Da ist der Absender nicht, wer das geschickt hat, nicht nachvollziehbar und so weiter. Dann hatte ich ja da auf dem Handy drauf, Mascha, wollen wir das Objekt tauschen? Ne? Also was. Ja, das war dann das Wichtigste. Na, ja, jetzt, na. Und dann der Detektiv sagt, ja, wir haben euer Handy untersucht, ich habe das Protokoll hier alles mit, ne. Ja, jemand hat da immer versucht, die PIN einzugeben und deswegen konnten wir das nicht öffnen. Deswegen, sie haben uns ja die PUC gegeben, ihre PUC. Und damit haben wir es wieder aktiviert, das Handy, und alles untersucht. Und bei Mailbox steht, keine Nachrichten, schreibt die Detektei, beziehungsweise gelöscht. Aber ich habe keine gelöscht. Keine Mailbox-Nachricht. Das war ja für mich ein Beweis. Ist denn diese Mailbox-Nachricht auf deiner kleinen Chipkarte zum Reinstecken? Oder ist die online? Da ist eine SIMS-Karte drin. Ich habe so eine Prepaid-SIMS-Karte. Ja, wenn diese Nachricht... Und da ist ein interner Speicher. Ein ja, wenn die aber da drauf gewesen ist, dann kann man die über ein Programm natürlich wieder eventuell hervorrufen. Ich kann dir noch sagen, wie das Programm heißt. Das heißt Recover. Das kann ja sehr gut sowas. Kostet ja nichts. Na und, jetzt ist es doch gelöscht. Ja, ja, aber auch wenn es gelöscht ist, kann man es wiederherstellen, wenn es nicht zu lange her ist und nicht zu viel hinterhergekommen ist. Hängt vom Speicher ab. Ich habe das ja nie mit. Ich habe das ja nie mit, wo das drauf gesprochen wurde. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt, das muss 2012 gewesen sein. Zweieinhalb Jahre. Ja, das zweieinhalb ist, Jahre. Man hätte es an dem Tag machen müssen, hätte man es versuchen können. Ja, 2,5 Jahre ist das ja. Das ist natürlich zu lang, denn dann ist die Karte ja immer wieder benutzt worden, dann ist das ja wieder überschrieben worden. Aber es reicht ja, dass sie es wissen, wer ungefähr dahinter steckt. Geheimdienste machen sowas. Die auch üben, ne? Die sich Spaß daraus machen, die brauchen da nicht viel Mühe. Die haben wahrscheinlich das eventuell solche Dinge schon häufiger gemacht. Sie wollen ja, ne? Jetzt haben wir das mit dem Handy, ne? Mit der Mailbox. Das ist eine Bedrohungsangelegenheit. Ne? Das Gespräch aufzeichnen. Das ist eine Verletzung nach 201 StGB. Ist ja egal. Ja, ich hab gedacht, ich wollte das rauskriegen, wer mir das Dings, ne, die stecken nämlich da alle hinter, die ehemaligen Nachbarn aus den Dings kommt das. Ich denke eher, dass die wieder eine andere Beziehung haben zu irgendwelchen informellen Mitarbeitern. Ich wurde in der ersten Wohnung, hat sich auf die Seite der Nachbarn gestellt. Gesagt, der Krach ist privat, müssen wir privat klären, obwohl das Angelegenheit des Vermieters ist. In der zweiten Wohnung, da hat mich der Vermieter auch so gemobbt, der mobbt mich heute noch mit der Kaution, die habe ich ja jetzt wieder, mit der Nebenkostenrechnung hat er mich beschissen und so weiter. Und außerdem, ich habe so einen Verdacht, dass der Vermieter mir von der zweiten Wohnung nicht alle Schlüssel ausgehändigt hat und den einen Nachbarn geschenkt hat und sagt, hier, wenn der mal einkaufen geht, passt mal auf. Da stand unten, der hat immer Schmiere gestanden am Fenster, habe ich so oft mitgekriegt. Und der ist eine Stunde oder der ist, ne, ich hatte ja auch manchmal mal einen Arzttermin oder irgendwas aufgeschrieben, da wussten die sind bei mir beim Arzt aufgekreuzt, all sowas. Ne? Da denken die, da wissen die, ach, der ist jetzt weg, jetzt können wir in seine Wohnung rein und Döneken machen. Die haben mir da kein Geld gekriegt. Ich hatte da auch manchmal so 100 oder 500 Euro Bargeld in meiner Wohnung. Nicht? Weil ich ja gegen bis 1000 Euro versichert. Ne? Da ist nichts weggekommen. Ich kenne solche Dinge. Da hatte mir mal eine die haben nur Döneken gemacht. Ne? Hier die Stubenlampe abgedreht und all so ein Pipapo. Mir hat mal ein Politiker erzählt, der auch angeblich für so einen Geheimdienst arbeitet. Er hätte mal eine Wohnung ausgeräumt für im Auftrag einer Vermieterin und dabei Unterlagen von dem Menschen in seiner Abwesenheit fotografiert und das im Auftrag als Suchung. Also die ganzen Unterlagen, die wichtig waren, hat er durchforscht, während er diese Wohnungsräumung gemacht hat. Die haben mal ein Handy abgezockt. Ich hatte ja einzelmal, hatte ich eine Adressliste. Die haben mir noch meine ganzen sozialen, ich hatte ja ein paar Freunde vom Frühjahr. Die hatte ich da auf der Liste, die Handynummern. Die sind mir alle aus dem Weg gegangen. Dann bin ich in der Stadt begegnet. Die haben getan, als ob sie mich nicht kennen. Ich denke, na gut, jahrelang hier habe ich euch geholfen. Ja, ich kenne sowas. Aber die sind wahrscheinlich einfach befragt worden, heimlich irgendwie, angesprochen worden, unangenehm, sodass sie dann einfach Angst bekommen haben. Ich habe sowas Ähnliches hier im Hause auch erlebt. Ich mach das schon. Tick-Tack? Na ja, pass auf. Und jetzt suche ich mir ja wieder eine neue Wohnung. Ich fahre, alles Tick-Tack. Ich fahre dahin. Ich habe mir schon, ne, ich sag doch, wo das mit der Mailbox war. Da lag genau der Teppichboden wie die Nachbarn hatte. So, das ist schon, kam mir verdächtig vor. Danach habe ich mir eine Wohnung gesucht. Ich komme dahin. Da steht da ein Kohleofen. Ich hab das nicht alles geschildert. Die haben sich lustig über mich gemacht. Die hatten alle eine Heizung. Und ich hatte da im Badezimmer und in der Küche einen Wandheizofen und in der Stube einen Kohleofen. Der war da drin, wo ich da hatte ich 20 Jahre. haben sie sich immer die Nachbarn lustig gemacht. Ne? Ja, willst du nicht eine Heizung haben? Ich höre auf, meine Kosten doch nicht. Ne? Ich habe hinterher, dann, nach 20 Jahren, hat das der Vermieter gemacht, muss ich 100 Mark mehr mieten. So, und die, wo ich meine Wohnung angucke, da steht genau dieses Modell, vielleicht war das sogar meiner, so, der ist ja zig Jahre alt, in der anzumietenden Wohnung. Dann der, dieselbe Waschmaschine, ein Lavamat, der ist Asbach uralt, genau das gleiche Modell, da mal ein gleiches Essbesteck. Und das wusste alles der Nachbar, wo ich da in der ersten Wohnung gewohnt habe. Man hat ihnen also die neue Wohnung so eingerichtet, ja, wie die alte? Ja, ja. Wie als ob man... Na, nicht komplett, aber einige Gegenstände. Ja. Ne? Mehrere Sachen. Und dann zeigten sie mir noch eine zweite Wohnung im Haus. Da war derselbe Küchenherr drin, den ich mal hatte. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Jedenfalls das gleiche Modell, ob es meins war, nicht, aber die haben es besorgt. Ja, ja. Die hatten ja auch Vorsprung. Ne? Ich habe da angerufen und mich erst für den nächsten oder übernächsten Tag verabredet. Ne? Das wird über mich wird alles gepostet. Was meinen Sie, was jetzt die Ärztin, ich war ja im Krankenhaus, ich habe Nachfolgeuntersuchung, ne? In der Diskretionszone sagen die laut, was bei mir untersucht worden war. Ich sage, so geht das hier aber nicht. Ich sage, entweder sagen sie zu mir ins Wartezimmer, ins Besprechungszimmer oder ins Labor. Aber nicht, was bei mir gemacht, das haben die dreimal gemacht. Da habe ich mich so aufgeregt bei dem Personal zur Rechenschaft im Labor, dass gesagt, da zersticht die mir erstmal die Vene. Wenn eine Vene zerstochen ist, kann kein Blut kommen. Ja, tut mir leid, mit Absicht. Das haben sie schon mal beim anderen Arzt bei mir gemacht. Sobald, wenn ich mal ein Recht fordere, oder genauso wie damals das war in dem Imbiss mit der Polizei, es gibt das Notwehrgesetz, Paragraph 32a bis e. Nicht? Da steht, das ist das alles erklärt. Ich habe mich nur mit Worten gewehrt. Mehr nicht. Ja. Na, man muss sich nicht alles bieten lassen. So, und genauso ist es bei den Ärzten. Und dann habe ich die Ärzte, da sagt die, die zersticht mir den Arm. Da sagt sie, ja, wie man den Wald reinruft, so schaltet es hinaus. Ich könnte mir auch eine andere Arztpraxis suchen. Oh, ich war vorher schon beim anderen Arzt. Der hat gesagt, er will mich nicht weiter behandeln. Ich soll mir, der ist 7, 8 Kilometer von mir entfernt. Ihm wäre das so weit, ich soll mir einen in der Nähe suchen. Ich sage, das ist doch schon in der Nähe. Jetzt habe ich einen, der ist 4 Kilometer entfernt. Der hat das gewusst, wer ich bin. Der will keinen Ärger haben. So einen Patienten will er nicht haben. Denn da kreuzen nämlich nicht die Nachbarn auf, aber Mittelsmänner. Was meinen Sie, wie viele Detektive ich schon gesehen habe in meiner Nähe, vor meinem Haus, hier mit Sonnenbrille und Sportwagen und so weiter. Ne? Und Kameras. Ne? Mein Auto wird auch angegriffen auf dem Parkplatz. Da sind auch so eine Typen. Die gehen dann auch ins Geschäft, kaufen da nichts ein und am nächsten Tag werde ich von einer Kassiererin gemobbt, vor allen Leuten lächerlich gemacht. Da müssen sie immer ein bisschen pfiffig reagieren, ne? Damit ich nicht zu beleidigen werde. Ne? So mhm. läuft das. Dann will ich nochmal sagen, auf den Parkplätzen, ich denke beim ersten Mal, Horst, bist du jetzt schon alt, vergesslich, ne? Rein, komme wieder, ist die Fahrertür auf. Ich denke, na, einmal kann passieren. Das schon fünfmal passiert. Seitdem achte ich darauf. Fünfmal. Einmal habe ich auch gesehen, ne? Außerdem war mein Werkstatt mal so, da habe ich mal beobachtet, wie mein jetziger Vermieter mit einem Rasenmäher so einen zum Draufsetzen, zum Fahren, bis unter mein Auto vorne gefahren ist, sich festgefahren hat. Ich wollte erst schon runtergehen oder runterschreien. Und dann war der am Rücken und sozias. Und dann ging meine Lenkung nicht. Die Fahrwerksfeder. Na, und da ist auch wieder ein Detektiv angerufen. Ich sage, was soll ich machen jetzt? Polizei anrufen oder so, ne? Oder was sagt er, nee, ja, Polizei, da müssen wir, ne? Gehen Sie in der Werkstatt oder lassen Sie es abschleppen und beobachten Sie den Ein- und Ausbau.